Lilo. Disclaimer: Ich möchte meine Zuschauer in keiner Weise zum Konsum von Drogen animieren oder Drogenmissbrauch generell glorifizieren. Insbesondere meinem jüngeren Publikum sei daher gesagt, lasst mal lieber die Finger von Drogen. Seitdem ich YouTube-Content produziere, tauchen einige Fragen an mich immer wieder auf. Eine dieser Fragen ist: Was hältst du von der deutschen Drogenpolitik und dem Cannabisverbot im Speziellen? Markus, warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt. Eigentlich dachte ich immer, dass das ein relativ unstrittiges Thema ist und ein Video darüber deswegen überflüssig sei. Aber hey, da die Frage so oft gestellt wurde, nehme ich mir heute mal die Zeit dafür und stelle ein paar Argumente vor. Immerhin ist es 2017 und Cannabis ist immer noch nicht legal. Hashtag Current Year. Wenn man einen Blick auf das Thema wirft, fällt einem ziemlich schnell auf, dass die Gesetzeslage willkürlicher ist als mein Schlafrhythmus und mit zweierlei Maß gemessen wird. Einmal werden Alkohol und Tabak bewertet und einmal alle anderen Drogen. Wirklich konsequent ist das nicht. Warum das eine im Betäubungsmittelgesetz auftaucht und das andere dort nicht zu finden ist, lässt sich rein sachlich nicht wirklich gut begründen. Besonders wenn ich dem Wikipedia-Artikel zum BTMG Glauben schenke und davon ausgehe, dass die Grundüberlegung zum Betäubungsmittelgesetz die Feststellung eines Suchtpotenzial als soziale Beeinträchtigung einer Person in Verbindung mit einer nicht rückgängig zu machenden gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Schädigung des Körpers der Person ist, wirkt diese Unterteilung sehr beliebig. Ich meine Raucherpause, Verkater zur Arbeit, Lungenkrebs, Leberschäden, betrunkene Prügeleien, betrunken Autofahren, Passivrauchen, Raucherbeine, das Korsakow-Syndrom und so weiter sind alles soziale oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die recht eindeutig von Alkohol und Tabak begünstigt werden. Diese Substanzen sollten nach dieser Begründung also ebenfalls verboten werden. Wäre das ein logischer Schritt? Ja. Bin ich dafür? Nein! Denn eine restriktive Drogenpolitik ist in einem hochentwickelten Land wie Deutschland meiner Meinung nach überholt und veraltet. Wir haben hier die Möglichkeit, flächendeckende Aufklärungen, zum Beispiel an Schulen, zu betreiben und über Gefahren zu informieren. Einem mündigen Erwachsenenbürger dann dennoch aufgrund einer willkürlichen Gesetzeslage vorschreiben zu wollen, was okay ist und was nicht, empfinde ich als mittelmäßig schweren Einschnitt in die Selbstbestimmung dieser Person. Laufend im Gespräch mit Suchthilfeeinrichtungen. Ich bin laufend im Gespräch mit der Polizei. Was meint ihr? Soll man hier lockern in Richtung Legalisierung? Ich habe noch keine Stimme gefunden, die hier Ja gesagt hat. Darüber, dass sich niemand für die Lockerung der Drogenpolitik einsetzen würde, können offenbar auch einige Bundestagsabgeordnete nur lachen. Wie ich finde, größtenteils zu Recht. Denn die momentane Regelung wirkt weder konsequent noch durchdacht. Jeden Tag 3 Flaschen Wodka? Kein Problem. Einmal am Wochenende Cannabis? Ein Problem. Wer in diesem Fall keinen Wodka mag, hat wegen willkürlicher Gesetze das Nachsehen und muss sich seinen Rausch ohne erkennbaren Grund auf illegalem Wege beschaffen. Mit meinem Gerechtigkeitssinn ist das nicht vereinbar. Vielleicht geht es natürlich auch nur darum, die Gesundheit der Menschen zu schützen. Immerhin sind 2016 1333 Menschen durch illegale Drogen gestorben. 4 mehr hätten den Nerd in mir glücklich gemacht. Hashtag pietätlos. Wenn Gesundheit das Hauptziel ist, wäre eine Legalisierung unter Umständen vielleicht sogar sinnvoll, um die Reinheit und Qualität der Rauschmittel zu gewährleisten und man nicht Crystal Meth zu sich nimmt, obwohl man eigentlich auf MDMA feiern gehen wollte. Ohnehin wirkt diese Zahl sehr gering, wenn man sie mit denen von Tabak und Alkohol gegenüberstellt. Denn der Drogenbericht 2015 stellt fest: Durch Alkohol- und Tabakkonsum sterben in Deutschland mehr als 100 Mal so viele Menschen als durch illegale Drogen. Das ist das Ergebnis des Jahrbuchs der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Etwa 74.000 Menschen sterben demnach jedes Jahr allein durch Alkohol oder den kombinierten Konsum von Alkohol und Tabak. Tote durch die Folgen des Rauchens gab es zuletzt zwischen 100.000 und 120.000 jährlich. Damit bleiben laut DAS Alkohol und Tabak die Drogen mit dem größten Schadenspotenzial. Da wesentlich mehr Leute Alkohol und Tabak konsumieren, ist natürlich klar, dass die Opferzahl auch tendenziell wesentlich höher ist. Aber dennoch sind diese beiden Drogen nach dem Bericht das Hauptproblem in absoluten Zahlen. Falls die Gesundheit also primär das Ziel ist, setzt die Politik hier an der komplett falschen Stelle an. Und selbst wenn alle Drogen gleich gefährlich wären, lässt sich über ein Verbot streiten. Denn selbstgefährdendes Verhalten wird auch ansonsten nicht automatisch vom Gesetzgeber bestraft. Ich darf essen, so viel ich will. Ich darf ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Menschen haben. Ich darf Beutli-Videos schauen, so viel ich möchte. Als jemand, der in seinem Leben schon viel mit suchtkranken Personen zu tun hatte, will ich Drogen selbstverständlich nicht verharmlosen. Sie sind ganz klar gefährlich und können Leben negativ beeinflussen. Die möglichen Folgen für den Körper und die Psyche sind enorm. Und zum Beispiel eine Opiumkrise wie in den USA kann niemand wollen. Die Abhängigkeit von Opioiden ist sicherlich eine der schlimmsten, die man haben kann. Und dieser Zustand ist niemandem zu wünschen. Ich habe ein Jahr in einer geschlossenen Psychiatrie gearbeitet und stand dort vor Leuten auf Heroinentzug, die unbedingt Stoff haben wollten. Ähnliche Situationen erlebe ich heutzutage zum Glück nur noch, wenn ich gefragt werde, wann ein neues Bleilo-Video kommt. Denn das Ganze ist echt keine schöne Situation. Auch in Deutschland ist Cannabis bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen wohl eine vermehrte Ursache, um sich in Behandlung zu begeben. Der Anstieg und die Anzahl der Personen sollten einen alles andere als euphorisch stimmen. Ich will jetzt hier keiner falschen Dichotomie zum Opfer fallen. Aber für mich läuft es darauf hinaus, was man höher wertet. Die Gefahren durch Drogen oder die Mündigkeit von Menschen. Bei mir steht das Urteil klar zugunsten der Selbstbestimmung aus. Dennoch bin ich dafür, so viel aufklärerische Arbeit wie möglich zu leisten, damit die Leute im Zweifelsfall wissen, worauf sie sich einlassen und imstande sind, verantwortungsbewusst zu handeln. Hinzu kommt, dass der Staat durch eine Qualitätskontrolle die Gefahren senken könnte und durch mögliche Steuereinnahmen, die beim offiziellen Verkauf von Drogen entstehen würden, noch mehr Geld in Aufklärung stecken könnte. Das Informieren über Risiken würde eventuell auch die Krankenkassenkosten senken, da tendenziell weniger Menschen Drogenmissbrauch betreiben würden. Die momentane Gesetzeslage wirkt wie ein willkürlicher Kompromiss und muss meiner Ansicht nach überarbeitet werden. Falls ihr das Ganze anders seht oder ich eurer Meinung nach einen wichtigen Punkt vergessen habe, würde ich mich sehr über einen Kommentar von euch freuen. So oder so, Freunde, passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt logisch. Und wieder ein neuer Patreon. Dein Name passt irgendwie ganz gut zum Video. Neu dazugekommen ist Head Smoke A Lot. Willkommen an Bord und danke für deine Unterstützung. Wir sehen uns im Discord oder beim nächsten Livestream. Bis dann. Mm-hmm.